Leite uns für die Ewigkeit. Herr, oh schenk uns Stille in der Abendnacht. Herr, es ist dein Wille, denn Zeit ist knapp. Herr, bleib bei uns in dieser Zeit. Herr, bereite uns für die Ewigkeit. Herr, ach bleib doch bei uns heute in dieser Nacht. Herr, halt du alleine